Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberzin. Grüß Gott, willkommen, Glück auf. Hier spricht der Aushilfs-Jedi. Und mit mir am Start ist Prinz Charming Zeilenende. Brumm, brumm, brumm, bereit zum Abheben. Ja, wir spielen heute Prinz Charming. Das ist diese, Prinz Charming ist doch aus Bachelor verschwuppen. Ist der nicht der Liebhaber von Schneewittchen? Weiß ich nicht. Es ist, im Fernsehen ist es Bachelor verschwuppen. Okay. Und da muss man Quizzes beantworten. Ich dachte, da muss man nur füllen. Nein, ich habe dir hier aktuell sind es 16 Kandidaten. Mhm. Und diese 16 Kandidaten, der eine oder andere ist dabei schon ein ganz toller Fang und ein toller Kandidat. Okay, und du willst wissen, ob ich mit denen geschlafen habe oder nicht. Nein, wir spielen jetzt Folgendes. Und zwar, ich habe verschiedene Kategorien zu diesen Herren. Mhm. Und du darfst jetzt als erstes, in einem ersten Zug darfst du erstmal auswählen, wen du nicht haben willst. Okay, hast du dann Bilder vorbereitet? Ne, Bilder gibt's gar nicht dazu. Also mal ganz ernsthaft, ich suche mir doch keine Männer aus, ohne vorher nicht ein Bild gesehen zu haben. Also wo sind wir denn hier? Ich habe auch nicht die Penisgröße als Kategorie genommen. Es kommt sowieso auf die Technik an. Also solange er größer als 20 Zentimeter ist. Rein technisch kannst du ganz schnell natürlich im Pech landen, weil also das Ziel ist es schon, rauszufinden, wer so der passende Kandidat ist und wer nicht der passende Kandidat ist. Aber in den ersten drei Runden sortierst du jetzt erstmal nach drei Kategorien aus. Und zwar kann es da schon sein, dass du da viele, viele gute Kandidaten rausmachst. Aber da geht's ja darum, das ist ja immer das Ding. Du kannst ja, oberflächlich geht das ratzifatz. So, wir beginnen damit, dass du als allererstes, also es sind 16 Kandidaten. Ja. Und von diesen 16 Kandidaten wählst du jetzt bitte mal aus Haarfarbe. Blond, braun, schwarz oder rothaarig. Welche dieser vier Haarfarben wird komplett aussortiert? Braun. Braun ist langweilig. Okay. Dann entferne ich damit fallen raus übrigens Malik, Leandro, Matteo und Elias. Aha. Elias Mbarek ist braunhaarig. Ich weiß nicht, ob es der Herr Mbarek ist, aber ja. Elias Mbarek macht bei Prince Charming mit? Glaub nicht. Merkwürdig. Das fühlt sich so ein bisschen an wie dieses Wer ist es? Hast du dir auch so ein kleines Wer ist es gebastelt, wo du die alle umklappst? Genau, ich sitze hier und klappe alle um. Nein, aber ja, das ist tatsächlich so ein bisschen wie dieses Wer ist es? Mhm. Also ich gebe dir mal einen Tipp. Es sind noch einige gute Kandidaten dabei, es sind aber auch noch die Nieten dabei, ein paar. Also. Du bist schon auch braunhaarig, oder? Ich bin schwarzhaarig. Ja, okay, dann ist eine Niete auf jeden Fall noch drin. Siehst du mal. gut. Als nächstes wähle mal bitte aus Größen, ja, also Körpergröße. Ach so. Und zwar gibt es die Verteilung zwischen 1,60 und 1,69, zwischen 1,70 und 1,79, zwischen 1,80 und 1,89 und zwischen 1,90 und 1,99. Ja. Und ich soll wieder eins rausschmeißen. Genau, du musst jetzt wieder eine Kategorie entsorgen. Meiner lebenslangen Erfahrung nach ist ja, je kleiner der Mann, desto größer, ne? Deshalb fliegen die Herren mit 1,90 bis 1,99 raus. Und gut. Das ging jetzt relativ rausfallen, schnell. Rausfallen Finn, Jerome und Florian. Boah. Finn klingt auch schon so, als ob ich das nicht daten wollen würde. Weißt du schon, wie das Elternhaus aussieht? Finn ist auch so eine Diagnose. So. Gut, jetzt kannst du noch entscheiden beim Alter. Mhm. Zwischen, die Herren sind zwischen 20 und 40. Mhm. Und zwar sind die Kategorien, damit du es weißt, 20 bis 24, 25 bis 29, 30 bis 34 oder 35 bis 39. Ich wollte jetzt nicht U40 antun, das ist surreal. Also man ist ja mit 30 ist man ja eh den Schuppentod gestorben. Deshalb finde ich erstaunlich, dass da irgendwie noch lebende Leichen rumlaufen. Also 20 bis 24, 25 bis 29, 30 bis 34 und 35 bis 39. Das sind die vier Kategorien und ich muss eins rausschmeißen. Genau. Dann schmeißen wir die von 25 bis 29 raus. So ein bisschen junges, frisches Gemüse mit was Arriviertem ist ja immer ganz gut. Gut, dann fallen raus Tobias, Karim und Noah. Oh Gott, Noah. Gut, jetzt notier dir mal bitte. Du hast nicht gesagt, dass ich mich darauf vorbereiten soll, was zu notieren. Das warfen Sie einen Augenblick. Hey, die letzte Folge war komplett durchkategorisiert und geplant. So. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv spontanen Wahnsinn machen und unser U18-Publikum irgendwo abholen. Das übrigens nicht zuhören darf, weil wir sind immer noch explicit. So, ich bin vorbereitet. Hörst du das, Gabriele? Du bist 14. Hör auf, uns zu hören. Offiziell. Hör weiter. Hör nicht auf den alten Mann. Ich bin bereit. Okay, also du hast jetzt noch folgenden Kandidaten. Ja. Du hast 1, Jonas. Jonas. Jonas ist 21. Mhm. Muss ich das auch mitschreiben? Blond. Ja, kannst du gerne machen, kurz. 21, blond. Und 1,72. 1,72. Steht da auch, wo der herkommt? Nee, wir kommen jetzt gleich zu den Superkategorien, die du jetzt als nächstes machen darfst. So. Okay. Als zweites hast du jetzt André. André ist 22, hat schwarze Haare und ist 1,67. Mit Akzent auf dem E? Ja. Okay, also André ist wie alt? 22. 22. Ich meine, die haben schwarze Haare? Danke. Im Grunde brauchst du die Infos nur für dich zum Vorstellen, damit du ja, ja, ja, ich muss das mitschreiben, sonst geht das nicht. Schwarz und wie groß? Gut. 1,67. Oh, tschüss. Kann ich den haben? Wir haben eliminiert Tobias, der ist 25, logischerweise. Mhm. Wir haben eliminiert, das ist Karim, der ist 26. Mhm. Und wir haben eliminiert Noah, der ist 29. Mhm. Gut. Wir haben Patrick. Patrick ist 31, blond und 1,65. CKKC? CK. Patrick, wie alt? 31. Ja. Blond? Mhm. Und 1,65. Aha. Okay. Gut, wer ist noch da? Wir haben Simon. Simon. Mhm. Simon ist 32. Mhm. Hat rote Haare. Mhm. Und ist 1,81. Hm. Okay. Sehr schön. Weiter. Wir haben Kwame. Kwame. Okay. Kwame. K-W-A-M-A-R-E. Ja. Kwame ist 39. Mhm. Hat schwarze Haare. Mhm. Und ist 1,70 groß. Mhm. Und wir haben Robin. Robin. Ja. Robin ist 38. Mhm. Hat auch rote Haare. Mhm. Und ist 1,68. Okay, wir können das beenden. Ich will Robin. Gut, also. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kandidaten noch, richtig? Ja, richtig. Okay. Und wir haben einen Sieger. Also. Jetzt haben diese ganzen Dating-Shows im Fernsehen ja immer so dieses Ding, dass du da Leute hast, die sind auf Fame aus, du hast da Leute, die sind eigentlich Dauerkandidaten, du hast da Leute, die sind für die wahre Liebe dort. Und es gibt Leute, die sind einfach als für die Liebe dort, aber nicht unbedingt die wahre Liebe. Also sind auch nicht der Superkandidat oder so was. So, du hast jetzt 5 Kategorien, die du abfragen kannst. Mhm. Du hast 2 Dates. Bei 2 Dates darfst du 3 Leute mitnehmen. Gott. Muss ich das auch mitschreiben? Nein, du kannst hinter die Leute was notieren dann. Okay. Okay, also die 5 Kategorien, nach denen du sie fragen kannst, sind Hobby, Beruf, ein Geheimnis, ein Lieblingsessen und ein Wunschurlaub. Oh Gott, wie langweilig. Geheimnis. Wunschurlaub. Hallo? Wunschurlaub. Also, genau. Hobby, Beruf, Geheimnis, Lieblingsessen und Wunschurlaub. Es ist eine Dating-Show. Was erwartest du? Es ist eine schwule Dating-Show. Wenn ich dann nicht spätestens als Frage 3 über die Kings sprechen darf, macht das sowieso keinen Spaß. Das machen die im Haus untereinander aus. Und ja, aber das die treiben es auch untereinander bei diesen Sendungen immer schon. Also das ist schon gar kein Thema. Du bist Prince Charming. Du musst einen auswählen. Die können sich untereinander rudelbumsen. Aber ich will ja auch wissen, welche Kings die so haben. Ob das mit meinen matcht. Nee, bei Prince Charming geht es ja um die wahre Liebe, darum die Liebe zu finden und nicht um irgendwas zum Bumsen zu finden. Zum Bumsen finden die untereinander sehr viel bei sich. Also, ja, aber wahre Liebe ohne Bumsen ist langweilig. Gut, also für dich geht es darum, die Absicht zu finden, jemanden zu finden, der matcht und passt und supi ist. So. Ja. Du hast, wie gesagt, diese 5 Varianten. Du darfst bei jedem Date jeden Kandidaten nur nach einer Kategorie fragen. Das heißt auf Deutsch, wenn du sagst, Jonas, verrate mir, keine Ahnung, deinen Beruf, ja, dann darfst du den zweiten und den dritten nicht auch nach dem Beruf fragen. Ja. Und möglicherweise helfen dir die Kategorien bei der Absicht, die Absicht zu erfahren oder halt nicht. Kann auch sein, dass die Informationen dir überhaupt nicht helfen. Mhm. Sonst wäre es ja kein Spiel. Mhm. Du kannst jetzt aber auch sagen, du möchtest nur ein Zweier-Date statt ein Dreier-Date, dann darfst du jeweils zwei Sachen fragen. Zwar auch dann nicht mehr als die Sachen, aber du darfst dann 2 Sachen über 2 erfahren. Musst dann halt bei dem einen. Am Ende musst du entscheiden, dass 2 gehen. Mhm. Und dann darfst du in der nächsten Runde wieder Leute fragen, ja? So. Mhm. Dann darfst du natürlich nur bei 2 Zweier-Dates immer nur jeweils einen fragen oder du kannst ein Einzeldates machen, dann darfst du 2 Sachen abfragen. Vielleicht hast du ja schon verstanden, was dir hilft und was dir beim Aussortieren hilft, dann kannst du da zumindest schon mal, ja. Okay, wollen wir mal beginnen. Wen würdest du denn jetzt auf dein erstes Date mitnehmen? 2 oder 3 Leute? Wir haben ja eigentlich schon längst entschieden, wir können uns das sparen, aber okay. Ja gut, dann nehme ich Jonas, André und Patrick mit. Okay, du darfst jetzt Jonas, André und Patrick jeweils eine Frage fragen. Also nach Hobby, Beruf, Geheimnis, Lieblingsessen oder Wunschurlaub? Ja gut, die Sache ist relativ einfach. Wer unter 30 ist, hat noch keine Geheimnisse. Sondern das steht alles auf dem Instagram-Account. Das lohnt sich also nicht. Also kann ich Patrick nach seinem Geheimnis fragen. Patrick kannst du nach seinem... Patrick wurde von Freunden für diese Sendung angemeldet. Mhm. Mhm, natürlich, Freunde. Mhm. Okay, Jonas und André sind noch offen. Mhm. Naja, wer so jung ist, hat auch noch keinen Beruf. Dann kann ich aber Jonas nach seinem Hobby fragen. Jonas' Hobby ist Skateboard-Tricks filmen. Ach du Scheiße. Kann man ein noch langweiligeres Leben haben? Okay, also Berufe haben die nicht, Geheimnisse haben sie nicht, das ist eine schwule Dating-Show ist, essen die auch nix, dann kann ich André noch nach seinem Wunschurlaub fragen. Japan-Rundreise. Oh Gott. Also André ist so ein Anime-Nerd, juhu. Okay. Träumchen. Okay. Gehört zu dem Geheimnis auch bei Patrick dazu, dass er seine Freunde hasst und nicht jetzt neue Freunde sucht? Das habe ich nicht dazu geschrieben. Okay. Ah ja. Okay. Du, als nächstes darfst du noch ein zweites Date machen. Mit Simon, Kwame und Robin oder nur mit Simon und Kwame und nur mit Simon und Robin und nur mit Kwame und Robin? Ja. Das Prinzip habe ich verstanden. Ich mache ein Date. Dann machen wir ein Date mit Simon und Kwame. Okay, mit Simon und Kwame. Ja. Du darfst jetzt Simon und Kwame jeweils zwei Dinge fragen. Ja. Genau, also die sind ja mittlerweile alt. Die sind über 30, da hat man keine Wünsche mehr. Das heißt, ich kann Simon dafür, aber ja, Lieblingsessen hat man da auch nicht, weil Schwule essen ja nicht. Da kann ich nach Hobby und Beruf fragen bei Simon. Okay, nach Hobby und Beruf. Sein Hobby ist Krimi-Roman schreiben. Und er ist Journalist. Oh, wie ich einmal bei Prinz Charming ins Halbfinale gekommen bin und was das mit meinem Leben gemacht hat. Oh. Das ist noch nicht das Halbfinale. Ja, aber das wird der Artikel sein, den er für Weiß oder so schreiben wird. Gibt's Weiß noch? Ja, gibt's glaube ich noch. Ich wollte Kandidaten aus der Mitte der Gesellschaft schaffen. Und dann den letzten Journalisten ein. Ist die Mitte der Gesellschaft. Als ob. Okay, also gut. Dann haben wir noch Kwame. Also den können wir dann nach seinem Geheimnis fragen. Und ja, also weder Liebling, also wie gesagt, die essen ja nichts und Wunschurlaub auch nicht, aber ich muss ja nach irgendwas fragen, also nehmen wir das Lieblingsessen. Also Geheimnis gut. Und Lieblingsessen. Also Kwame war schon in 5 internationalen Dating-Shows. Nicht schlecht. Und der hatte also Erfahrung. Und sein Lieblingsessen ist Jerk Chicken. Was? Jerk Chicken. Was ist Frag mich nicht, was es ist. Ich hab nur gemerkt, dass es verschiedene Essensdinge gibt und ich dachte so, okay, das klingt... Okay, also irgendwas mit Huhn, okay. Ich notiere genau, das. Huhn. Ja, okay. Okay, gut. Gut. Ja, was muss ich jetzt machen? Jetzt darfst du zwei dieser Kandidaten eliminieren, von denen du glaubst, dass sie nicht zu dir passen, nicht für die Zukunft gedacht sind. Und wo du denkst, du hast jetzt schon rausgekriegt, dass es kein Kandidat ist, der am Ende ein Gewinn ist, also nicht Liebe oder Superliebe. Ach so, also ja gut, also hallo, ciao ihr zwei, die ihr gerade in dem Doppeldate wart. Also Simon und Kwame. Ja, sowas von raus. Simon steht, das ist toll, Simon ist tatsächlich, Kwame ist tatsächlich als Dauerkandidat markiert. Also ja. Seine Absicht ist Dauerkandidat, der ist aber ständig in irgendwie. Also da du willst ja, dass ich hier irgendwie was mit der großen wahren Liebe, also wenn ich tatsächlich genau, realistisch... Genau, du sollst Liebe finden. Also wenn ich realistisch in dieser Show drin sein würde, dann würde ich das halt mit Kwame durchziehen, weil der Profi ist und weiß, wie es geht, dass er am Ende gut dasteht, ich am Ende gut dastehe. Das ist die obvious choice eigentlich, die du machst, aber zum Glück bin ich ja nicht in diesem Format und kann mich hier anders entscheiden. halt, der Witz ist der, wenn du quasi Prince Charming bist, hast du sowieso verloren in diesem Format, weil du darfst am Ende nur einen behalten. Ja, ja, sich untereinander so dermaßen in dem Haus Spaß haben. Also. Ich kann ja auch Spaß haben. Nicht als Prince Charming. Hab doch Prince Charmings Hand. Gut, also du hast noch Jonas, André, Patrick und Robin. Genau. So, nächste Runde. Du darfst jetzt entweder ein Zweier-Date haben, dann darfst du jeden nur eine Sache fragen. Oder du darfst Einzeldates haben, mit Zweien jeweils. Mhm. Oder du kannst auch ein Einzeldate und ein Zweier-Date machen. Dann darfst du die zwei Sachen fragen. Ja? Alright. Also, du hast, wie gesagt, noch Jonas, André, Patrick und Robin. Patrick und Robin. Und nur einer von denen ist auf wahre Liebe aus. Nein, es gibt da sicherlich mehrere Kandidaten, die auch liebemäßig passen. Die wahre Liebe ist längst weg. Okay. Ja, ist okay. Der Superkandidat ist längst weg. Ja, nur so für mich zum besseren Verständnis, was ich hier überhaupt rausfinden muss. Also ich kann jetzt ein Zweierdate oder ein Einzeldate machen. Genau. Dann nehmen wir Jonas und André. Oder wie ich es nennen würde, die Krabbelgruppe. Die Krabbelgruppe. Gut, du darfst wieder jeweils eine Sache fragen. Also wie gesagt, Hobby, Beruf, Geheimnis, Lieblingsessen oder Wunschurlaub. Und du hast ja hoffentlich notiert, was du schon gefragt hast, weil ich werde es mir nicht merken. Ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß, dass Jonas ein ganz schlimmer Skater-Langweiler ist und André ein Anime-Boy. Ja gut. Entschuldigung, aber die Katze checkt nicht, dass die Tür zu ist und die andere Tür auf ist und läuft die ganze Zeit gegen die Tür. So kann ich nicht arbeiten. Das hat mir niemand gesagt beim Anschaffen eines Haustiers, dass man da nicht mehr professionell produzieren kann. Aber gut, dann fragen wir einfach Jonas mal nach seinem... Nee, Jonas ist Langeweile, der fährt Skateboard. Fragen wir André nach seinem Geheimnis. André schreibt im Haus heimlich bereits Liebesbriefe an dich. Gott im Himmel. Der weiß auch, wie man sich inszeniert, ne? Oh Gott im Himmel, ist ja furchtbar. hat man mit 21 schon einen Beruf? Skateboard-Tricks. Ich meine, der ist sowieso Influencer. Der Influencer ist schon raus. Was ist denn das Lieblingsessen von Jonas außer Schmanz? Ramen mit Ei. Oh Gott. Okay. Nun gut. Okay, dann dein zweites Date. Einzeldate oder wieder ein Zweierdate? Das zweite Date. Wir machen nochmal ein Zweier-Date und zwar wieder mit Jonas und André. Nee, du musst jetzt bei Simon und, nee, was ist es, Patrick und Robin entscheiden, ob du ein Einzeldate mit jedem Einzelnen haben willst oder mit einem Einzelnen haben willst oder. Achso, ich will ein Einzeldate mit Patrick. Ein Einzeldate mit Patrick, okay. Du weißt bisher nur, dass er von Freunden angemeldet wurde? Ja, richtig. Gut. Mach ihn schon mal ganz, von Freunden angemeldet. Ich darf ihn jetzt zwei Sachen fragen. Genau. Ja gut, der ist über 30, das heißt, er hat einen Beruf. Dann will ich seinen Beruf wissen. Kfz-Mechatroniker. Also wenn er Kfz-Mechaniker gewesen wäre, dann hätte er gerne mal an mir rumschrauben dürfen. Mechatroniker. Das ist sein Geheimnis. Und sein Hobby hätte ich gerne noch. Wettbewerbsessen. Also so 25 Hotdogs in 30 Sekunden. Exakt. Witzig. Der ist 1,65 groß, ne? Ja. Ist der genauso breit wie groß? Weiß ich nicht, ich habe kein Foto von ihm. Das werde ich nachher recherchieren. Das wird mich tatsächlich einfach interessieren, weil also in so einem kleinen Menschen, du weißt das ja aus eigener Erfahrung, in so kleine Menschen geht ja wenig rein. Es sei denn, man hat da so seitlich irgendwie dann noch Platz, wo man was rein verstauen kann. Also das oder ein Frontspoiler. Das ist ja auch, das ist ja so, ne, das ist so eine der anderen Dimensionen muss halt ausgeprägt ja, sein. Oder ein Heckspoiler. Wettessen. Witzig. Ja. Okay. Gut, also du hast Jonas, André, Patrick und Robin wieder zur Entscheidung. Du musst dich wieder von zweien trennen. Also das mit den heimlichen Liebesbriefen ist mir zu creepy. Deshalb geht André raus. Okay. Und Skateboard-Tricks filmen. Also bin ich 12 oder was? Jonas ist auch raus. Und Jonas ist auch raus? Ja. Alright, dann bleiben noch Patrick und Robin. Richtig. Du kannst jetzt entweder entscheiden, ein Einzeldate mit Patrick oder ein Einzeldate mit Robin. Mhm. Und du darfst ihnen jeweils nur eine Sache fragen. Ich will ein Einzeldate mit Patrick. Ich möchte gerne das mit dem Wettessen vertiefen. Gut. Lieblingsessen oder Wunschurlaub? Jetzt will ich auch, habe ich doch gesagt, ich will das mit dem Wettessen vertiefen. Also, Döner-Kebab. Geil. Sein Lieblingsessen ist Döner-Kebab. Geil. Ich mag Patrick. Okay. Und jetzt hast du noch ein Einzeldate mit Robin. Den darfst du auch nur eine Sache fragen. Eigentlich wollte ich gar kein Date mit dem haben. Aber okay. Für mich ist ein Geheimnis. Er hat dich schon mal getroffen. Bisschen creepy, oder? Gut. Du darfst jetzt entscheiden zwischen Patrick und Robin. Wer ist dein... Herzblatt. Also ich finde, also das Gesamtkonzept Patrick finde ich ja schon echt cute. Also, aber ich habe mich ja schon vorher entschieden und das ziehe ich jetzt auch durch. Eigentlich wollte ich ihn ja gar nicht daten, damit wir ein erstes Date haben können, was dann auch funktioniert. Und deshalb möchte ich gerne Robin haben. Und okay. Patrick muss gehen. Okay, ich trage immer noch schnell die Informationen zu Patrick voll endgültig vor. Sein Wunschurlaub ist Mallorca Partyurlaub. Geil. Jetzt das Problem. Der ist gar nicht schwul. Bei den Absichten, genau. Also, kurz zur Erklärung. Unter den 16 Typen war einmal wahre Liebe. Ja. Sechsmal Liebe. Mhm. Sechsmal Fame. Zweimal Fernsehdauergesichter und einmal gar nicht schwul. Und bevor jetzt einer sagt, es gibt gar keine Nicht-Schwulen im Fernsehen, die bei Dating-Shows teilnehmen, kann ich nicht beurteilen, aber ich kenne den Bachelor und da hat ein Typ da, der nicht auf Frauen steht. Also ich sag mal so. Also ich finde es ja grundsätzlich schon irgendwie zweifelhaft, in solche Dating-Shows dann irgendwie Leute reinzusetzen, die so gar nicht grundsätzlich da reinpassen, aber dann auch noch so billig das Hetenklischee sich rauszusuchen. Also ich finde Patrick echt super. Ich glaube, ich würde Patrick in meinem Freundeskreis haben wollen, wenn er nicht so eine Scheiße machen würde, wie als Hete in eine schwule Castingshow zu gehen. Also das ist die eigentliche Information, die ihn jetzt disqualifiziert. Okay, wollen wir mal kurz auf Robin eingehen? Nee, also eigentlich nicht. Also eigentlich würde ich Robin gerne kennenlernen und die für mich wirklich relevanten Fragen stellen zum Kennenlernen und nicht dieses Arschi-Baschi-Hobby. Aber wenn du mir meine Illusionen gerne alle rauben möchtest, nur zu. Ich kann auch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, was so seine Eckdaten sind, aber dir nur die Absicht verraten, die er hatte in der Sendung. Ja, okay, also ich halte mir jetzt die Ohren zu und du erzählst den Leuten Hobby, Beruf, Lieblingsessen und Urlaub. Genau, also sein Hobby ist Porzellanmalerei. Er ist von Beruf Galerist. Sein Lieblingsessen ist Quiche Lorraine. Und sein Wunschurlaub ist irrsinnigerweise Südafrika. Und seine Absicht, hörst du? Ich höre dich wieder, ja. Seine Absicht war Fame. Ja, Finde ich gut. Also er hat nicht wegen Liebe mitgemacht. Übrigens ganz witzig, ich hatte ja, du hattest jetzt zum Zeitpunkt, als wir die Größe eliminiert hatten, hattest du noch insgesamt 5-mal Liebe zumindest dabei. Also von 9 Kandidaten waren noch 5. Allerdings war nur die Krabbelgruppe großartig Liebe, sonst war noch Simon, aber den hast du ja relativ zügig gekillt. Ja, also der gibt lieber auch nur vor, also Krimi, Romane schreiben und Journalist. Und also was die Krabbelgruppe angeht, die suchen immer die große Liebe. Das machen die jede Woche. Das ist anstrengend. Und sein Geheimnis, übrigens Simons Geheimnis, war recherchiert heimlich für ein Magazinporträt. Das ist so, als würdest du mich kennen. Als würdest du wissen, wie ich so ein Spiel aufbaue. Naja, also das ist ja auch, also, das ist ja noch schlimmer als die Katze, die immer noch nicht den Weg aus dem Zimmer gefunden hat. Furchtbar. Und Jonas und Antje waren echt für die große Liebe da. Nee, nicht für die große, aber für die Liebe. Soll ich dir kurz die Kandidaten für die große Liebe verraten? Babys. Das kannst du gerne machen. Ich bin gerade dabei, hier im Prinz Charming Kandidaten anzugeben, weil mich interessiert ja das Gesicht dann dazu. Wer war denn die große Liebe? Die große Liebe war 13, Florian. 36, blond, 1,93, groß, Survival-Touren als Hobby, Feuerwehrmann von Beruf, Bewerbung kurz vor seinem Auslandsumzug erst geschrieben, sein Lieblingsessen ist Linseneintopf und Norwegen ist sein Wunschurlaub. Klingt alles ganz furchtbar, bis auf die Feuerwehrmann-Sache, weil die haben große Schläuche. Siehst du mal. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, ich finde irgendwie keinen Prinz Charming 2025, sondern nur Princess Charming. Ihr, keine Ahnung, ich schaue das nicht im Fernsehen. Ich erinnere mich nur, dass es das gab, dass ganz viel schmuddelig drüber gesprochen wurde, dass sie ganz viel schmuddelig Spaß im Haus haben und Prince Charming quasi der Einzige ist, der so schnell wegstecken durfte. Gab's davon nur eine Staffel? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Prince Charming auch nicht im Fernsehen gab, sondern das haben sie sofort ins Internet getan, weil sie sich dachten, der Pornografie findet nur im Internet statt. Okay, also das sind dann wahrscheinlich die Kandidaten aus irgendwie der letzten Staffel? Die Kandidaten, die ich jetzt genommen habe, sind Kandidaten, die ich mir einfallen habe lassen. Ah, okay, jetzt checke ich das Ganze. Ja, ich hab nicht die realistischen Kandidaten genommen, sondern ich habe mir selbst tatsächlich, ich habe Hirnschmalz investiert. Als ob, du hast doch ChatGPT gebeten, dir einfach 16 Kandidierende zu generieren. Ich habe hier Hirnschmalz reingesteckt. Weil tatsächlich, also um das mal ganz kurz noch aufzudröseln, das Schöne ist ja auch, nicht jede Kategorie gibt einen Hinweis auf seine Absicht, aber manche schon. Das ist richtig. Zum Beispiel, er ist Journalist und schreibt in seiner Freizeit Kriminalromane. Ja, aber das ist dann Liebe gewesen. Das wäre Liebe gewesen. Nein, wär's nicht. Wäre es nicht. Machen wir uns mal ehrlich, das wäre es nicht. Im Fall von Robin ist der Beruf Galerist der Hinweis der entscheidende. Und bei allen Kindern unter 30 ist das Alter der entscheidende Hinweis. Nee, pass auf. Es gäbe, also den schönsten Kandidaten, den ich dir geschrieben habe, ist Tobias. 25, blond, 1,89 groß. Pen and Paper Rollenspiele sind sein Hobby. Er ist von Beruf Softwareentwickler, plant seit Jahren den perfekten Heiratsantrag, isst gern Pizza Margarita, also das ist ein sehr simpler Zeitgenosse, und mag die schottischen Highlands. Oh Gott. Also ich muss kurz, jemand, der eine Pizza Margarita tatsächlich zu würdigen weiß, ist nicht für die simplen Dinge da, sondern er weiß, was gute Zutaten richtig kombiniert einfach für einen Hochgenuss sind. Weil niemand bestellt sich freiwillig eine Pizza Margarita, wenn er nicht weiß, dass es die allergeilste Pizza Margarita aller Zeiten ist, sondern simpel gestrickte Geister bestellen Pizza Salami. Ja, stimmt. Mache ich übrigens nie. Weil du kein simpel gestrickter Geist bist. Nein, weil ich einfach Salami auf der Pizza nicht so wirklich geil finde. Nein, du bist Aushilfs-Jedi 24. Dein Hobby ist Leute zu labern. Dein Beruf ist Leute zu labern. Dein Geheimnis ist, dass du manchmal gerne auch zugelabert werden möchtest. Dein Lieblingsessen ist Quatsch mit Soße und dein Wunschurlaub ist auf die Osterinseln, um da Weihnachten zu feiern. Mein Lieblingsessen ist immer noch Lasagne, aber. Ich fand Quatsch mit Soße besser. Ja, definitiv. In diesem Sinne, jetzt haben wir mal was für unsere junge Zielgruppe getan, nachdem wir das letzte Mal quasi hochkulturelles Kabarett geliefert haben. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Falls ihr da die Erklärung haben wollt, wie ihr so ein Spielchen euch mal selber zusammenbauen wollt oder sonst irgendwas, lasst mich wissen, ich kann euch da so ein bisschen verraten, wie ich es gebaut habe. Und tatsächlich, ich glaube, man kann da auch ChatGPT dazu bitten, einen da zu unterstützen, wenn man selbst nicht kreativ genug ist oder nicht zumindest so ein bisschen Verständnis hat, was man da so haben möchte. Mhm. Ja. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, das war's. Viel Spaß mit dem Spiel. Falls ihr es selber spielen wollt, ich kann euch gern die Excel-Tabelle zukommen lassen. Ich kann die gerne als und das ist nicht wie mit dem Faktencheck, ich gebe die gern raus. Also ihr könnt das natürlich auch selber euch zusammenbauen. Ihr könnt natürlich auch die Absichten jederzeit ändern. Nur die Absichten hängen halt tatsächlich an zwei Faktoren, 2 von 5 übrigens. Das ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, von der ihr vielleicht schon so viel gehört habt. Genau, deswegen durfte Zeile ja nicht alles auf einmal fragen. Gut. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Findet die große wahre Liebe oder wenigstens jemanden zum Vögeln. Ciao.